Rache. Hörspiel von Markus R. Heidmeier. Ort des Geschehens, die Soester Börde, Flecken in der westfälischen Provinz. Ihr Gravitationszentrum, die namensstiftende Kleinstadt. Der Bürgermeister. Sandsteinkirchen, Fachwerkhäuser, Kopfsteinpflaster. Hier ist das Leben noch intakt. Ein Idyll. Ihre Trabanten, zahllose Dörfer. Kommissar Jankowiak, Kripo Dortmund. Das Übliche. Scheunen, Dorfkneipen, Schützenhallen und Supermärkte an einer Durchgangsstraße. Ein nebeliger Wintermorgen Anfang Dezember. Der Landwirt Clemens Klusen steuert seinen schweren Hanomag über einen Feldweg. Hinten dran hatte ich den reparierten Futtertroch für die Kühe oben auf der Haar. Die Zugmaschine arbeitet sich durch den Schnee der Weide auf einen halbgefrorenen Weiher zu. Verdammte Sauerei, kippen wir schon wieder den Müll auf den Kamm. Morgen, wie 100 andere. Doch plötzlich... Gegrüßet seist du, Maria. Voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes. Verstört wendet seinen Hanomag und verständigt das Polizeirevier in Soest. Geknebelt, gefesselt und entkleidet. Wer hat ihn gefunden, Möllendonk? Bauer Klusen. Rüberschicken. Oberhauptwachtmeister Wagenknecht und sein Assistent Möllendonk am Tatort. Also, Herr Klusen, wie haben Sie die Leiche entdeckt? Ja, ich... großer Gott, eine Grausamkeit. Wie, Herr Klusen? Wie? Den reparierten Futtertroch wollte ich... Ich meine, die Kälte, die hat sie mir einen Schlauch aufgesprengt. Ja. Und dann? Stellen Sie sich vor, der alte Troch, 25 Jahre hat er gehalten, aber der Ja, Neul... ja. Weiter? Ja, da gucke ich rüber zur Kuhle und da liegt er dann. Der Sohn vom eiweißverwehrter Haferland, das Gesicht violett und die Finger weiß wie Schnee. Am zweiten Advent das gleiche grauenhafte Schauspiel an anderer Stelle. Die Leiche eines 8-jährigen Mädchens wurde nackt und gefesselt im vereisten Schlamm vom Baggersee entdeckt. Wieder keine verwertbaren Spuren. Und Wagenknecht, irgendetwas Neues, irgendwelche Spuren oder Erkenntnisse? Geduld, Herr Bürgermeister, Geduld. Geduld, Geduld. Herrgott, lesen Sie keine Zeitung? 2 Kinderleichen innerhalb weniger Tage. Und die Presse macht aus unserem Idyll eine Gegend des Schreckens. Und wir haben nicht einmal den Hauch einer Spur vorzuweisen. Herr Bürgermeister. Bringen Sie endlich irgendwelche Resultate. Das Echo in den Lokalblättern ist noch gemäßigt. 2 Kinderleiche entdeckt. Totes Kind trieb auf Herzwilder Baggersee. Vom Täter noch keine Spur. Andere, treffendere Worte entnimmt Georg Jankowiak, Kriminalkommissar im nahegelegenen Dortmund, dagegen der Blut- und Brüstepresse. Monströses Verbrechen. Blutrünstige Bestie. Soester Börde in Angst und Schrecken. Und ahnt noch nicht, dass er kurze Zeit später selbst in diesem Fall ermitteln wird. Am dritten Advent spitzt sich die Lage weiter zu. Im gefrorenen Uferschlamm der Lippe entdeckten Passanten das dritte Opfer. Kehr, kehr, kehr. Wieder ein achtjähriges Kind. Der Bürgermeister erscheint höchstpersönlich am Tatort. Und, Wagenknecht? Nichts. Nichts, nichts. Der Wahnsinnige muss gefasst werden, und zwar umgehend, umgehend. Alle Spuren werden ausgewertet. Hören Sie, Wagenknecht, uns geht hier das gesamte Weihnachtsgeschäft den Bach runter. Die Landgasthöfe melden pausenlos Stornierungen. Und die Weihnachtsmärkte sind menschenleer. Wissen Sie, was das bedeutet? Hier muss sich etwas ändern. Ich erwarte Sie morgen früh in meinem Büro, Punkt 10 Uhr. In den Akten habe ich vier mögliche Tatverdächtige gefunden. Einer liegt schon unter der Erde, einer sitzt seit Wochen im Krankenhaus und Nummer drei sitzt seit Jahren in einer psychiatrischen Anstalt. Bleibt nur einer übrig. Staniek, Parkhauswächter. Wegen wiederholter Notzucht vorbestraft. Guten Morgen, Herr Bürgermeister. Na endlich, Wagenknecht. Habe nicht viel Zeit. Also kurzum, Sie erhalten Verstärkung. Aber... Das ist jedoch alles eine Nummer zu groß für Sie. Morgen trifft bei uns ein Kriminalkommissar des Dortmunder Morddezernats ein. Jankowiak, Georg. Herr Bürgermeister, ich empfinde... Ein absoluter Spitzenmann. Herr Staniek... Alfons Staniek? Jawohl, Staniek. Alfons Staniek. Der Parkhauswächter, milchhäutig, rötliches Haar, monströser Körper, starker Seifengeruch. Auf der Oberlippe Pflaum, der vorgibt, ein Schnauzbart zu sein. Wir stellten ihm die üblichen Fragen. Wo waren Sie, Staniek? Wo? Ich... Wo? Ich... Ja? Zwischen 17 und 21 Uhr. Ja. Er wirkte nervös, verunsichert. Ja, in den Petri-Stuben, wie immer, bei Wirt Trevis. Aber da war mir schon ganz schwindlig in den Organen. Ganz schwindlig in den Organen? Ja, am nächsten Morgen wurde ich auch krankgeschrieben. Aha. Die Kellnerin bestätigt zunächst seine Gewohnheit. Jeden Abend hält er sich stundenlang an einer Tasse Kaffee fest. Und am 7. oder 13. war er da besonders nervös oder aufgeregt? Wenn Sie mich fragen, ist er sowieso nicht ganz dicht. Sitzt immer nur stumm am Ecktisch hier und raucht dieses fürchterliche Kraut, eine nach der anderen. Doch dann stoppt die Kellnerin. Aber jetzt muss ich sagen... Nee, am 13. ist er nicht da gewesen. Die anderen Stammgäste haben noch Witze über ihn gemacht. Staniek! Aufmachen! Aufmachen, Staniek! Aber Sie können doch nicht... In Ihrem Alibi klaffen einige Löcher. Wo waren Sie am 13.? Der Parkhauswächter kann die Fragen der Beamten nicht beantworten. Hektisch und hilflos rannte Staniek durch seine heruntergekommene Wohnung. Ein finsteres Loch. Sie sind verhaftet, Staniek. Ich? Auf der Wache sperrten wir ihn sofort ins jüngste Gericht. Ich? Das Verhörzimmer im Kellergeschoss. Du hast sie getötet. Du hast dich erst an den wehrlosen Kindern vergangen. Und sie dann kaltblütig, wie räudige Katzen, stranguliert. Nein! Während die örtlichen Beamten den verstörten Parkhauswächter verhören, trifft auf der Wache der Dortmunder Kriminalkommissar ein. Tja, Herr Bürgermeister, da scheint Ihnen ja ein ausgemachter Kannibale und Menschenfresser vor dem Herrn ins Netz gegangen zu sein. Schweiß überströmt und völlig erschöpft, kauert der Hühner auf einem Metallstuhl in der Verhörkatakombe. Jedenfalls sind seine Vorstrafen einschlägig. Dazu kommt das falsche Alibi. Ich schlage vor, wir geben meinen Männern noch einige Minuten. Aus den Minuten wurden Stunden. Sie versuchten, das Geständnis zu erzwingen, drohten mit Schlafentzug und nächtelangem Verhör. Ergebnislos. Der folgende Tag. Wir hatten die Made fast zerquetscht, die Assel zertreten. Staniek stand schon kurz vor dem Zusammenbruch. Nur das verdammte Geständnis wollte ihm nicht über die Lippen. So, jetzt reicht's, Wagenknecht. Jetzt macht der Dortmunder dieser Komödie ein Ende. Ich erklärte den Beamten daraufhin, wie man in solchen Fällen vorzugehen hat. Da müssen Sie eben psychologisch operieren. Vertrauen entwickeln, ein bisschen Hand auflegen und so weiter. Und dann zuschlagen. Das Opfer zum richtigen Zeitpunkt erlegen. Eine halbe Stunde verstreicht. Aber ich kann noch nicht... Aber, natürlich können Sie. Vertrauen Sie mir, ich bin Ihr Freund. Unsere Justizvollzugsanstalten sind keine verlausten Löcher mehr. Das sind hochmoderne Einrichtungen. Da können Sie noch mal ganz von vorne beginnen. Der Parkhauswächter taumelt auf seinem Metallstuhl, nagt an den Fingerknöcheln seiner linken Hand. Schweiß rinnt ihm über Stirn und Wangen. Bald darauf machte er Anstalten, das vorgefertigte Protokoll zu unterschreiben. Doch genau in dem Moment platzte der Bürgermeister mit einer ungeheuren Nachricht herein. Würgemale am Hals, einige Blutergüsse. Wie bitte? Würgemale am Hals, Blutergüsse an den Beckenknochen und vollständig entkleidet. Haben Sie alles? An einer Uferböschung wieder ein ermordetes Kind. Es sieht aus, als läge das Kind schon über 24 Stunden hier im Eis. Dann müsste es schon eine Vermisstenmeldung geben. Das ist ja die Katastrophe. Ich habe gerade erfahren, dass gestern Nachmittag in unsere Nachbargemeinde Neheim-Hüßen eine entsprechende Meldung eingegangen ist. Und die Kollegen dort haben es verschlafen, uns zu informieren. Naja, auf jeden Fall muss das perverse Schwein kurz vor seiner Verhaftung nochmal zugeschlagen haben. Oder es handelt sich um vorsätzlichen Mord. Vorsätzlicher Mord? Lächerlich. Nackt gefesselt, Prellung am Becken, zweifelsfrei ein Sexualdelikt. Die Opfer sehen aber anders aus. Triebtäter geraten in den meisten Fällen nach einer Vergewaltigung in Panik und richten ein fürchterliches Gemetzel an. Ihr dagegen zeugt alles von einer bestialischen Präzision. Nichts überstürzen, Kollege. Warten wir den Obduktionsbefund ab. Am nächsten Morgen die Trauerfeier für das erste Opfer. Der alte Dom war völlig überfüllt. Die halbe Stadt nahm Abschied. Und der Korpulente da, mit dem kromelierten Haar. Auch ein Onkel des Opfers und Besitzer der großen Zementwerke im Umland. Und die drei Frauen da? Auch Verwandte? Keine Spur. Das sind die Mütter der anderen Opfer. Kennen sich übrigens alle noch aus Volksschulzeiten. Na ja? So lange? Sie sind hier in der Provinz Jankowiak. Da ist eben jeder mit jedem verwandt oder bekannt. Nehmen Sie unseren Kollegen Möllendonk zum Beispiel. Der ist um zwei Ecken mit unserem Bürgermeister verwandt und dazu noch der Neffe der Gräfin. Der Gräfin? Ein blanker Geldadel. Ihr Mann betreibt drei Kurkliniken in Bad Sassendorf. Die Gräfin gehört eigentlich auch noch zu den Schulfreundinnen, aber... Naja. Aber? Ja. Ihre Gesundheit. Meine Tante ist nervlich etwas angegriffen. Gewisse krankhafte Angstzustände. Paranoia. Die Frau sieht Gespenster. Dreimal wöchentlich wählt sie den Notruf. Die Adressemeldung. Geben Sie mir die Adresse. Möhnesee, Südufer 4. Die Villa an der Staumauer. Und den Schlüssel Ihres Dienstwagens. Möllendonk. Ja. Ah, da ist mein Hausschlüssel mit bei. Schon hundertmal, ach, tausendmal habe ich es euch auf eurer verfluchten Wache gemeldet. Aber ihr... Ach. Ihre angegriffene Gesundheit war die angegriffene Gesundheit einer Trinkerin. Mein Mann? Weiß der Teufel, wo der steckt? Irgendeine Geschäftsreise. Zu ihrer Schulzeit konnte sie natürlich auch keine brauchbaren Angaben machen. Ein Vorfall aus meiner Schulzeit? Dass ich nicht lache. Die gesamte Schulzeit war ein einziger Vorfall. Ich habe sie gehasst. Wie ich den alten Siegmann gehasst habe, diesen Pädagogen. Büro Wagenknecht, Möllendonk? Sehr artig aufgesagt, Möllendonk. Geben Sie mir mal... Ja, Pavian, wo zur Hölle stecken Sie? In Möllendonks Dienstwagen. Sie kommen augenblicklich zurück aufs Revier. Seit Stunden liegt der Autopsiebericht vor. Damit ist der Fall geklärt. Es gibt keinen Zweifel, dass... Ja, ganz langsam. Erstmal brauche ich die Adresse eines vermutlich längst pensionierten Lehrers. Siegmann mit Namen. Was wollen Sie denn von dem? Den können Sie vergessen. Der lebt seit Jahren im Altenheim am Großen Teich. Der Autopsiebericht. Die Tatzeit wies unmissverständlich auf den Parkhauswächter. Auch das vierte Opfer wurde mit einem Draht stranguliert. Missbrauch wahrscheinlich. Die Pressekonferenz war einberufen. In den Nachrichten flimmern bereits erste Bilder über die Fernsehschirme. Das blutrünstige Monster, der notzüchtigende Barbar. Siegmann. Ich bitte Sie, erinnern Sie sich. In der Großküche des Altenheims redet der Kriminalkommissar auf den greisen Schulmeister ein. Nur brachte ich kein Wort aus ihm heraus. Stur schälte der Alte mit zitternder Hand Kartoffeln oder stierte regungslos in einen Wasserbottich. Schließlich greift der Kommissar auch zum Schälmesser. Ja, Herr Siegmann, in Ihrem Alter, da türmen sich die Erinnerungen. Da kann auch mal einiges verwischen. Ich habe nie die Übersicht verloren. Ich erinnere mich an jedes Detail meines Lebens. An die Konzerte der Stalinorgel, die sie machten aus den Kameraden. Durchlöcherte Kadaver. An die Frontpakete des OKW. Sie belieferten uns mit Blechorden und Schallplatten, auf denen ein Friseur in Uniform herumkrakelte. Aber mit nichts, das unsere brennenden Mägen hätte stopfen können. Wie ein Rudel Irrer starrten wir in den russischen Schnee, bis wir zwei Dutzend Schattierungen seiner Farbe kannten und die Zähne aus Und die ziehen uns ab. Ja, aber später die Schulzeit. Die Kinder. Eine glücklichere Epoche. Gehirn. Nerventötende Gehirn. Gab es damals irgendwelche außergewöhnliche Vorfälle? Ja. Es gab einen Unfall, ja. Mitte der 60er Jahre, ja. Es war tiefster Winter. Wir machten einen Klassenausflug und umwanderten den Möhnesee. Die fünf Weibsbilder, die starrten wie immer die ganze Klasse gegen die Zwillinge auf. Das waren schüchterne Jungen, die hilflos den Hänselein ausgeliefert waren. Auf der Brücke einer verwaisten Dampferstation legten wir eine Pause ein. Ich hörte Geschrei, Zankerei. Die Mädchen wollten einen der Zwillinge in den halb vereisten See stoßen. Ich konnte es gerade noch verhindern. Die Klasse war totenstill. Alle starrten sie auf das Wasser. Plötzlich sah ich den anderen. Er schnappte nach Luft, reckte die Arme aus dem eisigen Wasser und ja, dann verschwand er unter dem brüchigen Eis des. Ja. Der Lehrer stürzte sich sofort hinterher, doch es war zu spät. Der Junge war nicht mehr zu retten. Man tat es damals als Unfall ab. Und? Das Motiv. Das Motiv? Der Zwillingsbruder. Er tötet die Kinder der Frauen, die seinen Bruder auf dem Gewissen haben. Die ermordeten Kinder sind genau so alt, wie er es damals war. Kollege, das sind ja schauerliche Hirngespinste. Moment, Möllendonk, Schuhe und Zigarrenstumpen. Hier. Loslegen. Ich war gestern noch mal am Tatort. Den Stumpen hier habe ich 30 Meter entfernt gefunden. Stanjeks Marke. Und diese Arbeitsschuhe hat er notdürftig in seine Wohnung versteckt. Das Profil stimmt mit den Abdrücken am Tatort überein. Das Labor überprüft gerade Speichel- und Bodenproben. In 2 Stunden ist der Fall erledigt. Gut. Nur zur Sicherheit. Sie, Wagenknecht, überprüfen den Zwillingsbruder. Fuhrmann Christoph, 20.04.47. Und wir, Möllendonk. Sie bleiben hier, Möllendonk. Tut mir leid, Kollege. Weisung vom Staatsanwalt. Er übernimmt die Restermittlungen. Sie sind ab sofort von dem Fall entbunden. Der Kommissar kehrt in den Wilden Mann, sein Hotel vor Ort, zurück. Was blieb mir anderes übrig? Außerdem waren die Beweise von Wagenknecht hieb- und stichfest. Ich wollte Ihnen nur noch Bescheid geben. Möllendonk holt Sie morgen früh um 9 Uhr ab und fährt Sie nach Dortmund zurück. Gut. Noch etwas. Ich habe Ihren Christoph Fuhrmann überprüft. Er ist 1979 bei einer Gebirgswanderung in den Dolomiten umgekommen. Vermutlich ein Lawinenunglück. Verunglückt? Hat man die Leiche gefunden? Die Leiche? Keine Ahnung. Und dann klingelt das Telefon um 3 Uhr nachts zum zweiten Mal. Herr Kowiak? Ja, verdammt, wissen Sie... Er ist wieder da. Was? Es ist zu mir. Ich habe schon auf der Wache, aber niemand. Ich flehe Sie an. Der Zwilling war in den Bergen verunglückt, der Parkhauswächter überführt und die Wahnvorstellungen einer Trinkerin besaßen kaum einen Funken Glaubwürdigkeit. Dennoch fährt Jan Kowiak zu ihr. Taxi brachte mich zur Villa. In strömendem Regen steht er an der Auffahrt des Anwesens. 40, 50 Meter entfernt hielt ich an, löschte das Licht der Scheinwerfer und beobachtete, wie er am verschlossenen Tor stand und klingelte. Dann hörte ich auf einmal Schreie. Eine dunkle Gestalt flüchtete durch den Garten. Ein blondes Bündel im Arm. Ich gab einen Warnschuss ab, kletterte über das Tor und hetzte hinterher. Stehen bleiben! Ich verlor Jankowiak aus den Augen. Der Regen wie eine undurchdringliche Wand. Kurz vor der Staumauer hatte ich die Gestalt eingeholt. Ich war noch 10, 15 Meter von ihr entfernt. Keinen Schritt weiter! Oder das Kind stirbt! Ergib dich, Fuhrmann! Du kommst nicht weiter! Ich bin schon am Ziel! Er klettert auf die Mauer, die Talsperre und Abgrund trennt. Nicht springen, Fuhrmann! Noch eine Frage! Alle Fragen sind beantwortet! Nein! Nein! Zu spät zum Sterben! Plötzlich tauchte Möllendonk aus der Dunkelheit hervor und überwältigte den Mann. Wäre er Sekundenbruchteile später gekommen, hätte er nichts mehr verhindern können. Ja, der Bürgermeister hatte mich angewiesen, Jankowiak keine Sekunde aus den Augen zu lassen, bis er die Stadt am nächsten Morgen verlassen würde. Ich fragte mich keinen Augenblick, woher Möllendonk so plötzlich gekommen war. Gebannt starrte ich auf die vermummte Gestalt. Wehrlos hockt der Entführer zu ihren Füßen. Sie reißen ihm die Kapuze herunter. Allmächtiger Vater. Sie? Der Regen peitscht auf die fassungslosen Gesichter. Vor uns kauerte zusammengesunken Oberhauptwachtmeister Wagenknecht. Das Verhör fördert dann einen so brillanten wie dämonischen Plan zutage. Nach seinem Verschwinden in den Dolomiten wurde er für tot erklärt. Mit einer neuen Identität trat er dann bei der Polizei bei. Immer nur von dem einen Gedanken getrieben. Zahllose Versetzungen folgten. Eine kräftezehrende Odyssee. Immerhin hatte er erstklassige Referenzen, als er sich vor 3 Jahren um die Leitung hier bewarb. Niemand konnte ahnen, dass... Schließlich leitete er die Ermittlungen bei den Kindermorden. Als Jankowiaks Nachforschungen schon bis in die Schulzeit vorgedrungen waren, wurde er nervös. Die panische Angst, entlarvt zu werden, sein grausames Werk nicht vollenden zu können, trieb ihn dann in der Nacht auf das Anwesen des Grafen. In jeder Sekunde meines Lebens sah ich das Bild meines Bruders vor mir. Das blaue Gesicht. Die starren Pupillen. Der aufgerissene Mund. Sein ganzes Leben war offenbar nur eine Umlaufbahn um den Moment der Rache. Das Bild meines Bruders ist jetzt versunken. Nur das Gelächter. Das ohrenbetäubende Gelächter, das ertönte, als der alte Siegmann die Wiederbelebungsversuche aufgab. Das werde ich nie vergessen. Rache. Hörspiel von Markus R. Heitmeier. Wagenknecht alias Fuhrmann Gerd Baltus. Möllendonk Konstantin Graudus. Jankowiak Dirk Plönissen. Bürgermeister Henning Schlüter. Bauer Klusen Hannes Demming. Alfons Staniek Kurt Ackermann. Kellnerin Elisabeth Georgis. Lehrer Siegmann Ferdinand Dux. Gräfin Donata Höffer. Sprecherin Eva Gack. Ton und Technik Dietram Köster und Uschi Berlin. Regieassistenz Luis Rode, Regie Christiane Ohaus. Eine Produktion von Radio Bremen aus dem Jahr 1997. Anmerkung: Alle in der Handlung auftretenden Charaktere, Personen und Namen sowie alle dargestellten Ereignisse sind frei erfunden. Jede Ähnlichkeit mit lebenden oder verstorbenen Personen und tatsächlichen Ereignissen ist unbeabsichtigt und rein zufällig.